Ja, schönen Dank. Ich kann vielleicht zur Einleitung noch mal sagen, ich passe eigentlich insofern in das Thema. Ich habe 1980 in Jena begonnen, Physik zu studieren. Und wir mussten ja da zwangsweise Philosophie machen im marxistisch-leninistischen Grundlagenstudium. Und wir hatten so einen guten Seminarleiter, dass der mir und noch einem anderen Kommilitonen als Belegarbeit das Thema gegeben hat, der materialistische Informationsbegriff. Mit dem Hintergedanken oder mit der eindeutigen Aussage, also den gibt es nämlich noch nicht. Da könnt ihr nicht nur abschreiben, sondern ich setze euch jetzt mal als Erstsemester, die Physik studieren, nicht mal Philosophie, vor diese Knobelaufgabe. Das Buch war von Franz Jankow, was am weitesten entwickelt war. Später habe ich dann in der Relativitätstheorie das Diplom gemacht und mehr als Hobby dann noch ein paar Jahre später begonnen, mich mit Selbstorganisationstheorie zu beschäftigen, Prigogine, Haken und so weiter. Hatte mich damals aber dann schon immer auch parallel mit Philosophie und Gesellschaftspolitik und Theorie beschäftigt, sodass das jetzt also für mich nochmal so ein bisschen Abrundung ist, wobei ich heute vorwiegend aus der Sicht von Dialektik und Hegel sprechen werde. Ich hatte 2003, glaube ich, war das in Saletschina auch mal für die Ernst-Bloch-Assoziation schon mal ein bisschen was Ausführlicheres über die neueren Systemtheorien und Dialektik gesagt. Hier mache ich dann nur einen kleinen Ausschnitt aus der Thematik mit nochmal einer Vertiefung des Fokus auf die wirkliche hegelische Philosophie, weil ich denke, aus einer sehr differenzierten und tiefen Einsicht in diese Philosophie ergeben sich nochmal klarere Aussagen auch über Dialektik und welche verschiedenen Formen und Reichweiten es von Dialektik gibt. Der Ausgangspunkt ist für mich, obwohl ich ja eigentlich Naturwissenschaftlerin war, aber meistens die Gesellschaft geworden. Ich beschäftige mich also, wenn ich mich jetzt heutzutage mit Philosophie beschäftige, meistens aus der Sicht eines gesellschaftspolitisch engagierten Menschen. Und deshalb geht es mir hier also auch vor allen Dingen um den Ausgangspunkt Systemgesellschaft und jetzt nicht die ganze Welt oder ein physikalisches System. Der Schwerpunkt wird dann sein, mal was dazu zu sagen, dass aus der Sicht der hegelischen Philosophie es zwei Begriffe von System geben muss, die jeweils unterschiedliche inhaltliche Aussagen machen. Und das bedeutet auch was für Menschen, die Systemtheorie mit dialektischer Philosophie verbinden wollen. Und das dann nochmal kurz zusammengefasst. Was auf jeden Fall vorauszusetzen ist, ist, dass der Systemcharakter der Gesellschaft wichtig für die Frage nach Entwicklungsfähigkeit bzw. Gestaltbarkeit der Gesellschaft ist. Wir erleben also jetzt zum Beispiel ständig Debatten. Ich selbst, wenn ich zum G8 nach Rostock fahre, die jungen Leute, die dort sind, gehen also im Wesentlichen überhaupt gar nicht mehr vom Systemcharakter der Gesellschaft aus, sondern verfolgen also so diese eher postmodernen Theorien, da ist das schon erstmal begründungsbedürftig, wenn man davon ausgeht. Das besondere Problem, was mit der kapitalistischen Gesellschaft verbunden ist, ist, dass sich hier die Gesellschaftlichkeit der Menschen quasi hinter dem Rücken der Individuen einstellt. Das ist meiner Meinung nach auch nochmal eine Besonderheit, die eine Besonderheit der Dialektik im Kapitalismus im Vergleich zur Dialektik in eventuell anderen Gesellschaftsformationen bedeutet, was, glaube ich, noch nicht philosophisch genau erfasst worden ist. Mich hat mal schockiert, als ich das vor 3 oder 5 Jahren das erste Mal erlebt habe, dass es eben Theoretiker wie Postone oder Coletti gibt, mal von Sartre noch abgesehen, die der Meinung sind, Dialektik gibt es überhaupt nur in der kapitalistischen Gesellschaft. Ein Feudalismus oder eine freie Gesellschaft wäre nicht mehr dialektisch, weil es diese spezifische Verkehrung, dass sich Gesellschaftlichkeit hinter dem Rücken herstellt, nicht mehr gibt. Diese Gesellschaftlichkeit setzt also vereinzelte Einzelne, im Sinne auch von Stirner zum Beispiel, und diese vergesellschaften sich quasi im Nachhinein über den Austausch in negativer Form hinter ihrem Rücken unbewusst. Das soll jetzt aber nicht so ganz mein Hauptthema sein. Ich möchte nur mal voraussetzen, dass da auch was passiert mit einer Vorstellung von System. Wenn wir also dieser bürgerlichen Vorstellung folgen, dass wir vereinzelte Menschen voraussetzen, die dann quasi durch Leviathan, den Staat oder den Austausch oder Ähnliches erst vergesellschaftet werden, haben wir eigentlich eine nominalistische Theorie, also nominalistisch auch im Unterschied zu der Annahme von Real Allgemeinem. Es wird davon ausgegangen, dass isolierte einzelne Elemente vorhanden sind und die dann in einem System zusammengeführt werden und diesem quasi subsumiert unterliegen und dessen Gesetze befolgen müssen. Dieser bürgerlichen Gesellschaftstheorie wäre entgegenzusetzen mit Marx, Es ist vor allem zu vermeiden, die Gesellschaft wieder als Abstraktion dem Individuum gegenüber zu fixieren. Es bedeutet also, wir suchen eine Art Gesellschaft, dialektische Gesellschaftstheorie, bei der der Zusammenhang von Sätzen der Vereinzelung durch die Gesellschaftsform und Erzeugung gerade auch dieser Gesellschaftsform durch die Individuen mit erfasst wird. Zum Systembegriff jetzt, der meiner Meinung nach, den ich jetzt in diesem Vortrag nicht wieder zurückbinden werde auf diese Systemgesellschaftsfrage, aber ich wollte das vorausschicken, um zu motivieren, warum ich so stark in die Tiefe auch dieser dialektischen Feinheiten gehe, die manchem als philosophische Haarspaltereien erscheinen mögen, aber die erscheinen mir für dieses Denken dieser Frage dieser Gesellschaftlichkeit wichtig. Wir kennen also aus der Systemtheorie auch als allgemein die Festlegung des Systembegriffes, dass zum Beispiel der Begriff des Systems erstmal abgegrenzt wird gegen eine Menge oder ein Aggregat von Dingen, die zufällig zusammengewürfelt irgendwo herumstehen und keine Beziehung zueinander haben. Es ergibt sich so etwas, dass ein System mehr als die Summe seiner Teile ist. Wie wir heute früh gehört haben, gibt es da noch ganz andere und viel mehr Beziehungen, die gleichzeitig auch stimmen, obwohl sie scheinbar dem widersprechen. Es wird Wert gelegt auf die Untersuchung der Beziehungen, statt immer nur die Dinge zu sehen. Und auch im Zusammenhang mit der Debatte zwischen Herrn Hirz und Holz hatte ich noch mal die Frage gestellt. Es gab vor allen Dingen frühe Systemtheorien, jetzt habe ich den Namen vergessen, außer Luhmann, die tatsächlich dann menschliche Beziehungen nur auf Interaktion und Kooperation bezogen haben und gar nicht mehr an die Gegenständlichkeit, zum Beispiel der Wechselwirkung mit der Natur oder auch der Menschen geschaut haben. Und es entstehen in Systemen auch neue Gesetze, Systemgesetze, wofür auch oft der Begriff Emergenz verwendet wird. Das ist eine ganz allgemeine Festlegung. Jetzt wird also, worauf mir jetzt ankommt, ist, es wird also auch in der Systemtheorie oder in der Debatte über Ganzes und Teile davon gesprochen, dass es sogenannte schwache Ganzheiten und starke Ganzheiten gibt. Bei den schwachen Ganzheiten sind die Teile zwar voneinander abhängig, sie werden aber erstmal als gegeben angenommen. Also das wäre zum Beispiel die Geschichte, ich habe isolierte Menschen, ich setze die einfach voraus, Menschen werden geboren und dann sitzen die in einem Raum zusammen und irgendwie produzieren sie dann Waren und tauschen die im Nachhinein aus. Sie sind aber so da, wie sie da sind, wie sie auch da wären ohne das Ganze. Eine starke Ganzheit geht dann davon aus, dass das Teil nur aus dem Ganzen heraus zu verstehen ist. Also ein menschliches Individuum ist von vornherein ein Individuum seiner Gesellschaft. Und dies finde ich wieder in der Hegelschen dialektischen Philosophie, da möchte ich darauf aufmerksam machen, dass es da also, dass die Dialektik von Teil-Ganzen an einer ganz anderen Stelle steht als die Dialektik von Totalität und Momenten. Und das ist nun wiederum nicht nur eine wortwörtliche Haarspalterei, sondern hat eine Relation zur Einteilung, speziell auch mal der Logik bei Hegel. Das ist ganz geschickt gemacht. Wer also sich die Schriften von Hegel ansieht, wird meistens feststellen, dass es immer drei Hauptkapitel gibt, die sich wieder in drei Unterkapitel und drei Abschnitte einteilen. Er muss, weil bei ihm Form und Inhalt immer zusammengehören, auch davon manchmal abgehen, wenn es der Inhalt nicht hergibt. Aber es gibt sich bei ihm so ein System, dass das System der Wissenschaften unterteilt ist in Logik, Natur und Geistphilosophie und speziell die Logik dann auch nochmal unterteilt in Seinslogik, Wesenslogik, Begriffslogik. Das Gesamtsystem kann man dann so als ein ineinander geschacheltes Fraktal von solchen Dreiteilungen sehen. Diese Abbildung, die kennt jeder von mir, weil ich die jedes Mal bringe. Aber ich vergesse manchmal dazu zu sagen, dass ich sehr darum bitte, das nicht als formales Schema zu verwenden. Das passiert also auch mir oder anderen, die dann damit arbeiten, sehr oft, dass wir dann doch relativ formalistisch herangehen. Das ist dann nicht hegelisch. Bei Hegel gehört der Inhalt der Kategorien, die dort jeweils stehen, dazu. Und Hegel hat zum Beispiel selbst sich explizit gegen dieses Denken oder das Sprechen in der Triadenform These, Antithese, Synthese ausgesprochen. Er hat gesagt, bei einer Synthese kämen ja zwei Dinge zusammen, die vorher vielleicht unabhängig waren. Und das widerspricht seinem Denken. Diese Bildchen, wer sich das trotzdem mal ansehen will mit den Fraktalen und den Dreiecken, die kann man sich auch besorgen als Plakat für die Wohnung über den Schreibtisch. Wenn man mal Hegel liest und nicht genau weiß, wo man sich eigentlich befindet, kann man unter Hegel System nicht bekommen. Inhaltlich, worauf ich eigentlich hinauskommen wollte, das habe ich jetzt nicht wegen Werbung gemacht, sondern wir arbeiten auch mit den Leuten zusammen, sodass, also wenn ich darüber spreche, zum Beispiel auch ein Ergebnis der kooperativen Arbeit ist. Ich bin, wie gesagt, zwar nicht an der Universität, aber meine Kollegen und so weiter kommen dann oft aus dem Internet, deshalb ergeben sich solche Bezüge. Ja, die Sphären der Logik sind von seinem Schüler, glaube ich, Erdmann in einem Kommentar mal ganz gut in einem Satz dargelegt worden. Die Aufgabe des wissenschaftlichen Begreifens, die durch die Logik zumindest beschrieben wird und die auch den Gang der Sache beschreibt, ist, besteht darin, den Gegenstand zuerst zu nehmen, wie er ist, in seiner abstrakten Identität. Der zweite Schritt besteht darin, wie er sich widerspricht, das ist aber schon sehr weit gedacht, oder wie er in Beziehungen zu anderen steht. Also dort kommen dann die Beziehungen zur Umwelt hinein und speziell interessieren dann im Fortgang jene Beziehungen, die sich zum Gegensatz weiterentwickeln. Und schließlich im dritten Schritt geht es darum, dass die Ausgangsidentität als konkrete Identität des Entgegengesetzten gefasst ist. Und dabei haben wir die zwei verflixten Begriffe abstrakt und konkret drin, die ich also zu DDR-Philosophiezeiten kaum von einem Philosophen ordentlich habe erklärt bekommen. Gott sei Dank gab es in Jena einen, der das konnte. Wenn also ich auch im Folgenden weiter von konkreten Allgemeinheiten spreche, hat das also nichts damit zu tun, dass die Dinger sinnlich unmittelbar anfassbar sind, sondern, ich komme dann auch noch auf ein Marx-Zitat, das Konkrete ist die Totalität, die aus ihren widersprüchlichen Momenten besteht, die in sich ihre innere Gliederung darstellen. Die Logik selbst ist, wir haben vorhin ein paar Mal vom Idealismus von Hegel gesprochen, letztlich kann man sie auffassen auch als Denkmethoden, als Methoden, sich dem Gegenstand zu nähern und verschiedene Weisen, ihn zu betrachten, die nicht nur Perspektivwechsel sind, sondern auch die Tiefe des Verständnisses und von ihm und seinen Wechselwirkungen mit der Umwelt betreffen. Gleichzeitig ist es dann bei Hegel aber auch insofern die Wissenschaft vom wahren Sein, weil wenn ich diese Flasche nur als Flasche nehme, dann ist das nicht wirklich das, was ich eigentlich will. Wenn ich die Flasche in seinen Beziehungen nehme, dass zum Beispiel die Flasche Wasser enthält, die meinen Durst löscht, komme ich der Wahrheit schon näher. Und wenn ich die Flasche als Produkt menschlicher Arbeit in gesellschaftlicher Produktion im Kapitalismus betrachte, dann habe ich die Flasche wirklich begriffen. Dann ist es der wahre Gegenstand. Das ist also sozusagen die Interpretation der Logik, die ich zugrunde lege. Und wichtig ist es mir also vor allen Dingen dann um die Unterscheidung der Wesens- und Begriffslogik. Wesenslogik, da geht es also um Beziehungen, zum Beispiel solche Sachen wie Wesen und Erscheinungen und auch die Dialektik von Ganzen und Teilen ist dabei Hegel nicht zufällig erfasst. Bei der Begriffslogik, die heißt auch deshalb Begriffslogik, geht es um den sich selbst entfaltenden Begriff. Die Wesenslogik hat mehr mit Verstand und Vorstellung zu tun und erfasst abstrakt Allgemeines, dass die Vernunft in der Begriffslogik konkret Allgemeines. Ich mache also manchmal Hegel-Seminare, wo wir ein ganzes Wochenende für diese Tabelle brauchen. Das kann ich jetzt nicht machen. Ich werde das jetzt noch mal verwenden in der Anwendung. Da wird es vielleicht klarer. Diesen Fortgang von der Seins- zur Begriffslogik hat Marx auch beschrieben als Methode, vom Abstrakten zum Konkreten aufzusteigen, nämlich als Art für das Denken, sich das Konkrete im Sinne von konkret Allgemeinem, also das Real Allgemeine, anzueignen und es als ein geistig Konkretes zu reproduzieren und nicht als Entstehungs- oder Entwicklungsprozess des Dinges selbst. Wir können also davon ausgehen, dass die Welt bzw. Teile der Welt eine in sich gegliederte Mannigfaltigkeit widersprüchlicher, notwendig zu ihr gehörender Momente ist, also eine Totalität. Und wir können im Wesentlichen nicht umhin, von dieser Gesamttotalität zu abstrahieren und kommen auf der einen Seite zu einzelnen Tatsachen und Bestimmungen und kommen dann über die begreifende Erkenntnis, so wie es in dem Marx-kurzen methodischen Teil geschildert ist, vom Abstrakten zum Konkreten, zur Reproduktion der Totalität als geistig Konkretes. Hier habe ich das jetzt nochmal. Es gibt also die eine Richtung der Abstraktion aus der in sich gegliederten Totalität, dem Konkret allgemein das Einzelne heraus zu abstrahieren. Andererseits, wenn wir von bestimmten Umständen dann also von der inneren Dynamik, speziell den inneren Widersprüchen abstrahieren, kommen wir zum Abstrakt Allgemeinen. Und da wären wir bei der formalen Logik zum Beispiel und bei den ersten Systemtheorien, wo es also nur um eine abstrakte Verallgemeinerung ging. Dort gibt es also meiner Meinung nach diesen extrem wichtigen Unterschied zwischen abstrakt allgemein und konkret allgemein zu berücksichtigen. Und es mag Systemtheorien gehen, die mehr zum abstrakt allgemein hinneigen und sicher welche, die dann auch das konkret allgemeine stärker erfassen. Nochmal zusammengefasst, wir haben also ausgehend von der Welt als Totalität oder Bereichen der Welt, die jeweils unser Gegenstand darstellen, zum Beispiel die kapitalistische Gesellschaft, kommen wir also einerseits über eine vereinzelte Abstraktion zu Einzelnen. Der einzelne Mensch ist also nur insofern einzeln, als er zum Beispiel real in dieser Gesellschaft durch Enteignung von seinen Produktionsmitteln tatsächlich von den anderen Menschen getrennt wird und nicht mehr mit den gesellschaftlichen Bedingungen seiner Produktion verbunden ist. Oder eben durch eine abstraktive Verallgemeinerung zu abstrakt allgemein. Und ich möchte mich eben stark machen, dafür zusätzlich zur Kenntnis zu nehmen und immer wieder zu berücksichtigen, dass wir über den Weg der Reproduktion des geistig Konkreten auch das Allgemeinkonkrete erfassen wollen, sollen, können vor allen Dingen. Es muss ja nicht jeder alles machen, aber speziell, wenn man sich mit Gesellschaft beschäftigt, kommt man da nicht drum rum. Und ich muss persönlich sagen, man kennt ja den Marx aus DDR-Zeiten, man kennt auch diese Zitate. Und ich habe es eigentlich, ehrlich gesagt, erst verstanden, als ich mich wirklich sehr, sehr intensiv mit Hegel selbst beschäftigt hatte. Vorher war, muss ich auch selbstkritisch sagen, habe ich das eher so ein bisschen als Losung dahergesagt. Aber was es wirklich bedeutet hat, habe ich manchmal sehr stark umgangen. Hier haben wir dann auch das von Ihnen schon erwähnte Verhältnis von Verstand und Vernunft. Also natürlich ist das auch nichts Schlechtes, dass ich erstmal nur sinnlich wahrnehme, dass ich erstmal nur verstandesmäßig Dinge vereinzelne, indem ich erstmal nur die Flasche nehme, indem ich erstmal nur sehe, Flasche ist eine Klasse von Dingen, aus denen etwas getrunken werden kann, also eine abstrakte Klassifikation. Es würde auch kein Hegelianer und Hegel niemals sagen, dass man das nicht machen dürfe, sondern im Gegenteil, das sind notwendige Schritte, um dann auch später zum begreifenden Denken voranschreiten zu können. Und was aber wirklich zur Kenntnis genommen werden muss, ist eben wirklich diese Unterscheidung Verstand und Vernunft. Das ist vor allen Dingen deshalb wichtig, gerade ich habe vorhin von den jungen Leuten gesprochen, die auf die Postmoderne abfahren. Wir kennen das ja schon seit Adorno, kritische Theorie dieser Abwertung der Rationalität, der Vernunft, der Aufklärung, die sich also sehr stark leider auch bei fortschrittlichen Kräften schon durchgesetzt hat. Wer einen Begriff von Vernunft hat, der sich unterscheidet vom lediglich vom Verstand, kann da kritisch darüber hinausgehen, ohne nur ein Abwehrverhalten zu kommen, was dann nicht akzeptiert werden kann. Denn es ist ja tatsächlich so, wenn wir bei dieser abstraktiven Vereinzelung oder Verallgemeinerung stehen bleiben würden, hätten die jungen Leute ja auch ein Recht zu kritisieren. Und oft wird ihnen ja speziell Wissenschaft, wir haben vorhin von Betriebswirtschaft gesprochen, wo sitzt er? Weiß ich nicht mehr. Also wer als Wirtschaft lernt, genau. Na, der lernt eigentlich so eine abstraktive Verallgemeinerung und dann haben die Leute so einen Frust gegen Wissenschaft und gegen Vernunft und Rationalität, dass es dann sehr angenehm ist, Nietzsche zu lesen und auf die Schiene zu gehen. Ja, hier nochmal diese Unterscheidung, die mir also wesentlich ist. Für einen Systembegriff würde das also bedeuten, auch das System als Ganze ist noch sehr nah am abstrakt Allgemeinen. Ich würde jetzt dort kein Identitätszeichen sehen, dazu sind Systemtheorien viel zu differenziert, das mag ich mir jetzt nicht anmaßen. Ich würde aber darauf Wert legen, dass man vielleicht mal drauf gucken muss, welche Theorie in welcher Art und Weise der Ausarbeitung wohin tendiert. Mein Plädoyer ist also darauf zu achten, dass sich Systemtheorie in Richtung entwickelt und das würde bei mir bedeuten, die Richtung vom abstrakt allgemein zum konkret allgemein. Jetzt nochmal eine Seite, die man auch nochmal fast den ganzen Tag brauchen würde. Totalität ist also letztlich jene Einheit, bei der im nicht erreichbaren Fall nichts abstrahiert würde. Wenn ich nur ein Ganzes, in Anführungsstrichen nur, das System als Ganzes nehme, dann abstrahiere ich von bestimmten Dingen, nämlich ich abstrahiere zum Beispiel von der Herkunft oder der Begründung der Teile. eine Totalität begründet ihre Momente selbst. Also Marx hat das zum Beispiel beim Begriff der Produktion durchgeführt. Distribution, Konsumption, alles so eine Dinge, die gehören notwendigerweise zum Begriff der Produktion als übergreifende Totalität und keins der Momente kann da fehlen und jedes Moment hat in sich auch die Produktion drin. Wenn ich nur von Teilen und Ganzen spreche, habe ich auch noch nicht automatisch das gegenseitige Enthaltensein der Teile und Momente erfasst. Ich habe dann diese typischen schönen Abbildungen, die ich auch aus Wien und Salzburg kenne, dass man also da hier unten die Akteure hat und oben die Gesellschaft und dann gibt es einen Pfeil von unten nach oben, dass die Akteure die Gesellschaft schaffen und einen Pfeil von oben nach unten, dass die Gesellschaft die Akteure ermöglicht und beschränkt. Was ich da noch nicht in dem Schema drin habe und wenn ich nur das lassen würde, dann hätte ich noch nicht drin, dass die Akteure ja selbst gesellschaftliche Individuen sind und die Gesellschaft auch eine Totalität von in sich bestimmten Momenten ist. Wenn ich das dann habe, dann habe ich tatsächlich schon den Weg in Richtung konkrete Allgemeinheit, Totalität, bin ich weitergegangen. Und dort können wir dann von Widerspruch sprechen und von Einheit des sich bewegenden Widerspruchs und sprechen dann von einem Entwicklungszusammenhang. Dann ist das kein statisches sich selbst nur bestätigen mehr, sondern da kommen wir dann zum Thema Entwicklung. Da kann ich vielleicht dazu sagen, bei mir, ich hab also auch vorige Woche bei Ernst Bloch einen Vortrag gehalten, da hatte ich zu Dialektik und Entwicklung gesprochen. Deshalb spielt das hier keine Rolle, dass ich nochmal ausarbeite, dass diese Totalitäten natürlich Entwicklungszusammenhänge sind, während bei den Ganzheiten immer noch das Problem besteht, dass die auch statische, so Yin-Yang-Umklapp-Geschichten sein könnten, wo noch nicht unbedingt Entwicklung damit verbunden ist. Letztendlich wird also beim Ganzen, bei bestimmten Fassungen des Ganzen innerhalb des nur wesenslogischen Denken auch von anderen Besonderheiten der Teile abstrahiert, die für das Ganze unwesentlich sind. Das ist das typische Subsumptionsverhältnis. Wenn also im Kapitalismus der Mensch nur als Arbeitskraftträger betrachtet wird und eben nicht als umfassende Persönlichkeit, in eine konkrete Allgemeinheit gehen die Momente in ihrer jeweiligen individuellen Besonderheit ein. Und diese individuelle Besonderheit ist es auch, die gerade das System erst konstituiert. Wenn ich das wegschneiden würde, würde es diese Totalität nicht geben. Ich möchte es also nochmal zusammenfassen. Von der Welt ausgehend kommen wir zur Abstraktion in Richtung einzelne Tatsachen oder abstrakt Allgemeines. Begreifendes Erkennen sollte ein zur Vernunft kommendes Verstandes darstellen. In dem Sinne, wie ich die Begriffe vorhin vorgestellt habe, dass wir also fortschreiten vom wesenslogischen Denken zum begriffslogischen. Im wesenslogischen, wie gesagt, werden Beziehungen erfasst, wo man auch so Reflexionsbestimmungen hat, das klappt um. Ich gehe einmal von den Teilen aus und erkläre daher das Ganze oder ich gehe vom Ganzen aus und erkläre daher die Teile. Ich habe also immer eins, von dem ich ausgehe, was ich setze und dann das andere erkläre. Bei der Totalität ist das Verhältnis von Einzelnen und Besonderen und allgemein etwas anders. Ja, dieses Hegelsche Denken, wie gesagt, ich neige doch manchmal zu Schematismen, weil es das Verständnis zumindest für das erste Eindringen erleichtert. Ich habe jetzt hier drei Ebenen dargestellt. Das Leben als abstrakter Begriff, als das, was alle biotischen Organismen kennzeichnet, wird es sich bei Hegel erst ergeben als Entäußerung des Begriffs. Ich bin da immer relativ radikal in meiner Materialisierung von Hegel. Ich sage mir, okay, wir haben reales, wirkliches Leben und daraus die Eigenschaft oder die Fähigkeit, das, was wir allgemein mit Leben betrachten, zu benennen, im Sinne auch von im abstrakt allgemeinen Begriff, einer abstrakt allgemeinen Identität, das kann ich auch jetzt im Sinne dieser Abstraktion von der Totalität machen und materialistisch interpretieren. Das wäre der erste Schritt mit 1, dass ich also aus dem wirklichen Leben heraus mir einen abstrakten Begriff des Lebens bilde. Das wäre das designslogische erste Identität. Der nächste Schritt besteht dann darin, dass ich gucke, was unterscheidet sich erstens vom Leben. Das ist also beim Individuum eindeutig klar, wenn ein lebendiges Wesen stirbt, dann haben wir den Tod als den Gegensatz zum Leben. Wenn wir jetzt aber das Leben als Entwicklungsprozess betrachten, wie es Hegel dann auch als biologischen Gattungsprozess macht, ist völlig klar, dass der Tod zum Leben dazugehört. Zum Begriff des Lebens gehört der Tod dazu. Und diese Realität, dass der Tod zum Leben gehört, gehört zur geistig konkreten Reproduktion des Lebens als konkret Allgemeinem, nämlich als eine Totalität, die in sich widersprüchliche Momente enthält. Wie gesagt, materialistischer Zugang, indem ich die Seinslogik beginne, als Schritt der Abstraktion aus der Totalität heraus erklären und nicht nur unbedingt als Entäußerung der Idee oder des Begriffes. Nach Erdmann haben wir dann also nach der ersten Identitätsbestimmung, wo man sich den Gegenstand bestimmt, als nächsten Schritt die Unterschiedlichkeit bzw. die Gegensätzlichkeit festzustellen als bestimmte Negation. Und schließlich den Widerspruch, der darin besteht, dass das Leben gleichzeitig der Widerspruch zwischen Leben und Tod ist, aber auch etwas Einheitliches ist. Insofern hatte ich mal so jetzt bei der Erarbeitung dieses Vortrags ein bisschen kurz definiert für mich. System ist also nicht irgendein bestimmtes Ganzes, sondern es ist die Bewegungsform des wesentlichen Widerspruchs. Könnte man, also das müssen wir nicht heute ausdiskutieren, das ist aber sowas, was mir so eingefallen ist, wo man mal drüber nachdenken muss, was das alles noch weiter bedeuten könnte. Für eine dialektische Systemtheorie bedeutet das aus meiner Sicht, dass es nicht darum geht, abstrakt zu verallgemeinern, sondern das Übergreifende der wesentlichen Widersprüche zu erfassen. Also von der abstrakten Einheit zur konkreten Einheit der Widersprüche zu gelangen. Wenn wir also nochmal zurückkommen auf das, wo ich eigentlich den Systembegriff zuerst kennengelernt habe, bei Herbert Hertz, auch im Zusammenhang mit statistischen Gesetzesbegriff, könnte man den Gedanken also konkretisieren, indem man sagt, das Systemische wird zum Beispiel in der systemischen Gesetzmäßigkeit ausgedrückt, wo das System eher als Ganzes betrachtet wird. Es gibt ein inneres Möglichkeitsfeld mit Elementen, denen Verhaltensmöglichkeiten zukommen, die in gewisser Weise zufällig sind. Und wo ich jetzt genau drauf gucken würde, zum Beispiel bei Gesellschaftstheorie hatte ich schon irgendwann mal was dazu geschrieben, wäre eben genauer zu gucken, inwieweit diese Gesetzmäßigkeit eine Einheit von konkreten Widersprüchen darstellt. Ich meine, Marx haben wir vorhin schon genannt, das Wertgesetz, was sind die Widersprüche im Begriff Wert und weshalb sind das dann die, sagen wir mal, Teile oder Elemente des Systems, die wir überhaupt betrachten. Und beim Möglichkeitsfeld ist es also meiner Ansicht nach dann auch nicht irgendein Versuch, Irrtum, braunsche Bewegung, die man sich zum Beispiel im schlimmsten Fall darunter vorstellen könnte, sondern es geht um das Begreifen der Bewegung, der notwendigen Momente, deren widersprüchliche Wechselwirkung die Totalität ausmacht.